Wir haben also ganz, ganz viel im Angebot und das hat alles ganz viel Arbeit gekostet, dass das auch funktioniert diese Woche. Und wir hoffen mal am Ende der Woche, dass das auch alles gut geklappt hat. Das sehen wir dann. Es wird jeden Tag von morgens 8 Uhr bis nachmittags um 16 Uhr was angeboten. Wobei morgens um 8 Uhr ist erstmal eine Frühbetreuung für Kinder, deren Eltern arbeiten sind. Und das richtige Programm, das geht dann um 10 Uhr los. Und dann haben wir jeden Tag morgens und auch nachmittags bis zu 7 verschiedene Angebote täglich. Und jeden Tag ist ein anderes Angebot. Morgens haben wir von 10 bis 12 Uhr Aktion. Nachmittags haben wir von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr Angebote. Und dazwischen sind noch Pausen und Mittagessen. Aber es sind vormittags 2 Stunden, nachmittags 2 Stunden und dazwischen sind noch Pausen. Wie oft waren Herbstferien? Wie oft? Oh, das machen wir schon ein paar Jahre. Ungefähr ist das jetzt, glaube ich, das 5. oder schon das 6. Jahr, wo wir das machen. Ganz genau weiß ich es nicht. Das hat damals der Jürgen Hölscher, der hat das damals ins Leben gerufen. Der hat das bestimmt schon 4, 5 Jahre gemacht und wir sind, glaube ich, jetzt in diesem Jahr im 6. Jahr. Warum macht ihr das? Weil wir ganz viel Spaß haben mit den Kindern. Gabi hat auf jeden Fall Spaß gehabt und sie ist nicht die Einzige. Wir haben auch die Kinder gefragt, was sie gesagt haben. Das hören wir zum Schluss, also bleibt dran. Viertel vor, verdammt schon wieder spät dran. Ich muss rennen, da vorne kommt schon meine Bahn. Ja, ich weiß, es heißt, keiner wartet auf dich. Wir treffen uns im gleichen Laden wie seit Jahren. Erzählen uns, was für ein Stress wir haben. Scheiß drauf, Kopf aus, erinnerst du dich? Wir haben uns mal geschworen. Ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh, oh. Als wenn es nur für heute wäre, oh, oh. Denn dieser Augenblick kommt nie zurück. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh, oh. Die ganze Welt kann uns gehören. Ich hör auf mein Gefühl, geh noch nicht heim, weil ich nichts verpassen will. Du weißt auch genau, wir haben das alles nur einmal. Wir haben uns mal geschworen, ey, wir warten nie auf morgen. Wir sind doch immer noch dieselben Clowns und Helden unserer Welt. Lass uns leben wie ein Feuerwerk, Feuerwerk, oh, oh. Als wenn es nur alles ist so schnell vorbei. Asche und Erinnerung ist, was morgen überbleibt. Ist egal, dann halt nochmal. Da ist noch so viel mehr. Lass uns leben wie ein Jeden Tag haben wir 2 Redaktionen gehabt, mit vielen verschiedenen Kindern. Ein besonderes Reporterteam hat zusammengearbeitet und die Interviews geführt, die ihr gleich hört. Wir waren heute beim Volleyball und haben uns das Training angeschaut. Wir haben die Kinder interviewt, die heute zum ersten Mal Volleyball gespielt haben. Volleyball gefällt mir eigentlich ganz gut, nur das ist auch sehr anstrengend. Das ist sehr lustig auch. Ich würde das eigentlich ganz gerne machen, wenn ich Zeit habe. Wir haben auch die Trainerin interviewt. Wie spielt man Volleyball? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man den Ball auf die andere Seite schlägt. Also man kann einmal pritschen und einmal baggern. Damit spielt man sich halt gegenseitig den Ball zu und man kann den dann, wenn man dreimal gespielt hat, auf die andere Seite schlagen. Wie heißt die Halbzeit? Man kann nicht wirklich von einer Halbzeit beim Volleyball sprechen, sondern es gibt verschiedene Sätze. Es gibt immer 2 bis 3 Sätze und da spielt man bis 25. Also eine Mannschaft muss 25 Punkte erzielt haben, damit sie gewonnen hat. Es war das jüngste Reporterteam der ganzen Herbstferienwoche. Alle Kinder zwischen 6 und 7 Jahren, sie stellen sich kurz vor. Hallo, ich bin Julius. Ich bin Sam. Ich bin Florian. Hallo, ich bin Lukas. Hallo, ich bin Carla. Hallo, ich bin Tim. Hallo, ich bin Nick. Als Belohnung für das schöne Interview schicken wir euch ein Stück Schokolade. Oder besser, ein Lied. Yeah, das ist ein Lied über etwas, was ich ganz oft haben möchte, aber immer nur von einer Person bekomme. Ich esse jeden Tag Obst. Yes, yo. Yes, mal yo. Weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist der Obstteller niemals leer. Und Mama sagt, es die Äpfel und Bananen, Birnen, Mandarinen und den ganzen anderen Kram. Und dann erzählt sie mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt, komm, iss dein Teller auf, sei ein liebes Kind. Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied. Obst und Knäcker, Gemüse, ja, das macht mich groß und stark. Denn heute möchte ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so viel im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland. Ich will Schokolade, Lade, ja, ich will so gerne Schokolade. Ich will Schokolade. Aber wisst ihr, was ich jeden Tag esse? Ich esse jeden Tag Gemüse. Yes, yo. Yes, mal yo. Weniger, mal mehr. Bei uns zu Hause ist Gemüse wirklich niemals leer. Und Papa sagt, es die Gurken und Tomaten. Von mir aus dem Supermarkt, am liebsten aus dem Garten. Und dann erzählt mir, wie wichtig Vitamine sind und sagt, ist dein Gemüse auf, komm, sei ein liebes Kind. Und ich bin lieb, der Liebste, den es gibt. Aber wenn ich aufgegessen hab, dann sing ich dieses Lied. Obst und Knäcker, Gemüse, ja, das macht mich groß und stark. Denn heute möchte ich zu Oma fahren, die gibt mir, was ich mag. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland. Oma gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade. Oma holt mir Naschi aus dem Schrank, sie hat da so eine Schublade. Schublade voller Schokolade, voll so wie im Schlaraffenland. Schoko, Schokolade, Latte, schalalalalalala. Schoko, Schokolade, Latte, schalalalalalala. Schoko, Schokolade, Latte, schalalalalalala. Schoko, Schokolade, Latte, schalalalalalala. Schokolade riecht gut und schmeckt gut, aber gesund ist sie nicht wirklich. In dieser Woche haben einige erfahren, dass auch Gemüse und Obst lecker und schön sein können. Glaubt ihr es nicht? Dann Ohren auf! Hey, yo! Hey, yo! Hey, hey, ho! Hey, hey, ho! Karl, die Kartoffel kann kann gut kochen, Tom die Tomate trinkt gern. In der ersten Herbstferienwoche in Ottmarsbocholt ist Sport angesagt. Viele Kinder nehmen an dieser Aktion teil. Es wird aber nicht nur Sport gemacht, sondern auch auf die Ernährung geachtet. Andrea Tegtmeier leitet die Gruppe Gesundes Essen. Keine Angst, es werden keine Kalorien gezählt. Dafür werden Gemüse und Obst geschnibbelt. Gemüse ist gesund. Eine ganz, ganz tolle Lokomotive, die wird aus Paprikahälften gemacht mit Dip in einem Anhänger und in einem sind Möhren und Radieschen, kleine Tomaten. Sieht ganz toll aus nachher, wenn wir das fertig haben. Und dann haben wir noch so Vögel, die werden aus Obst gemacht. Das sieht auch ganz toll aus. Und ich glaube, die anderen Helferinnen haben sich noch ein paar Überraschungen ausgedacht, von denen ich nichts weiß. Gemüse ist gesund. Ich habe den Apfel halb aufgeschnitten und dann habe ich 3 Weintrauben genommen, habe die so halbiert und habe eine Scheibe Banane genommen, habe die halbiert und dann habe ich die Weintrauben vor den Apfel gesetzt. In den Apfel habe ich noch einen Mund reingemacht und dann habe ich die Bananen oben drauf gesetzt und dann die Smarties da dran gedrückt. Gemüse ist gesund. Ich möchte ein Krokodil machen. Dann nehme ich eine Gurke, habe da das Maul reingeschnitten und jetzt muss ich hier nur noch die Augen und den Schwanz hinten machen und die Beine. Die Augen, da halbiert man ein Bananenstück, steckt eine Holzpike rein, die steckt man in die Gurke und dann steckt man in die Bananenstücke noch Smarties rein, dann sind die Augen fertig. Obendrauf steckt man dann Spießchen mit Weintrauben, Tomaten oder Paprika. Gemüse ist gesund. Dieses lustige Angebot findet in der ganzen Herbstferienwoche statt. Immer morgens und nachmittags mit den Kindern zusammen, damit die ein bisschen was lernen über gesunde Ernährung. Und das soll aber auch ganz toll aussehen, damit die Kinder viel Spaß daran haben. Gemüse ist gesund. Also, Gemüse und Obst sind gesund. Ab heute nicht mehr langweilig. Guten Appetit. Gemüse ist gesund und das soll auch so sein. Man mag es auf der ganzen Welt. Es gibt den Sonnenschein. Tom, die Tomate, trinkt gern Tee. Paprika Peter putzt sein Pony. Stefanie Schnittlauch springt im Schnee. Gemüse ist gesund und das soll auch so sein. Man mag es auf der ganzen Welt, es liebt den Sonnenschein. Gemüse ist gesund, egal ob groß, ob klein. Heute laden wir ein paar Gemüsefreunde. Melanie Maiskorn, Nadine Maus, Rosalie Rotkohl rutscht auf Reifen, Gabi die Gurke glotzt pro Kraus. Gemüse ist gesund und das soll auch so sein. Man mag es auf der ganzen Welt, es liebt den Sonnenschein. Gemüse ist gesund, egal ob groß, ob klein. Heute laden wir ein paar Gemüsefreunde. Erntet Erdbeeren, Boris die Bohne bremst am Baum, Linus die Linse liebt das Leben, Zorro die Zwiebel zieht am Zaun. Gemüse ist gesund und das soll auch so sein. Man mag es auf der ganzen Welt, es liebt den Sonnenschein. Gemüse ist gesund, egal ob groß, ob klein. Heute laden wir ein paar Gemüsefreunde ein. Hey yo, hey yo, hey hey ho, hey hey ho, hey yo, hey yo, hey hey ho, hey hey ho. Stellt euch vor, man könnte mit Wattestäbchen Hockey spielen. Ihr meint, es ist nicht möglich? Naja, irgendwie schon. Diese Sportart heißt Bouncerball und wir erklären euch, was es wirklich ist. Wir waren am Dienstagvormittag in der Halle und haben uns die noch nicht allzu bekannte Sportart Bouncerball angeschaut. Da Bouncerball erst seit 18 Jahren gespielt wird, werden viele es nicht kennen. Darum haben wir den 18-jährigen Erik Wiegert interviewt. Was ist Bouncerball überhaupt? Es ist fast wie Hockey. Du hast einen Schläger, wo vorne so ein dickes Schaumstoff-Ding hängt, mit dem du den Ball schlagen musst. Und es ist wie Hockey, heißt, du musst das Tor treffen. Außerdem haben wir uns gefragt, warum es für die Sportwoche angeboten wird. Es ist einfach ein schöner Sport. Du kannst dich ja richtig verausgaben. Macht Spaß. Ich glaube, jeder schlägt gerne einen Ball. Also du kannst dich super verausgaben. Ist toller Sport. Und macht auch irgendwo Spaß. Und wenn die Jungs und Mädels Bock haben, dann ist ja auch alles gut. Ne? 37 Kinder hatte das Bouncerball-Fieber gepackt. Daran merkt man, dass auch unbekannte Sportarten wie Bouncerball bei Kindern sehr beliebt sein können. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asphalt, als wär's ein Rhythmus, als gäb's ein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Komm dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Entlang der Gassen, zu den Rheinterrassen, über die Brücken bis hin zu der Musik. Wo alles laut ist, wo alle drauf sind, um durchzudrehen. Wo die anderen warten, um mit uns zu starten und abzugehen. An Tagen wie das hier ist ewig, ewig für heute. Wir stehen nicht still für eine ganze Nacht. Komm, ich trag dich durch die Leute. Hab keine Angst, ich gebe auf dich Acht. Wir lassen uns treiben, tauchen unter, schwimmen mit dem Strom. Drehen unsere Kreise. kein Ende in Sicht. Langsam wird es kalt. Der Herbst zeigt sich mit den schönen Farben. Die Blätter an den Bäumen werden orange, rot und gelb. Die Tiere bereiten sich für die kalte Jahreszeit vor. Richard Chapman und Heinrich Volle haben mit einigen Kindern etwas ganz Besonderes gebaut. Wir stehen draußen beim schönen Wetter bei den Kindern und interviewen sie. Jette erzählt uns, was sie gerade macht. Wir machen gerade ein Vogelhäuschen und wir haben gerade alles Holz, was wir dafür brauchen, geschliffen. Und jetzt machen wir die Nägel da rein. Jette informiert uns über die Materialien, welche man dafür braucht. Also wir brauchen dafür eine Bodenplatte und das Dach und auch noch also den Boden, wo das dann das Vogelfutter reinkommt und zwei Plexiglasscheiben. Bei einer handwerklichen Arbeit kann es schnell zu Unfällen kommen. Richard hat beobachtet. Ja, da wurde vorhin schon mal so etwas der Daumen statt der Nagel getroffen, ne? Aber nicht so, dass es wirklich wehgetan hat. Wie man ein Vogelfutterhäuschen baut, erklärt Richard uns ebenfalls. Wir haben ganz viele Bretter, wir haben Nägel und Schrauben. Wir haben ein Band, mit dem wir das nachher festbinden können und dann schrauben und nageln wir die ganzen Bretter zusammen. Das könnt ihr ja hören, ne? Da, das Hämmern. Und wenn wir das alles zusammengeschraubt haben, kommt noch ein Band dran. Zum Schluss wird das Ganze mit Vogelfutter befüllt und dann können wir es aufhängen. Zuletzt haben wir Jost die wichtigste Frage gestellt. Macht das Spaß? Ja, es macht sehr viel Spaß. Da haben sie die Vögel ja gut im Winter. I'm not. Welche Sportarten brauchen einen Ball und ein Netz? Fußball vielleicht? Ja. Und auch Volleyball auch. Und Tischtennis vielleicht auch? Ja, hast du ja ausprobiert. Genau. Diese drei Sportarten sind in der Herbstferienwoche angeboten. Aber es gibt doch eine Sportart, die man ausprobieren durfte. Wir verraten euch welche. Ich heiße Theresa Schulze-Vorwick. Warum spielt ihr Tennis? Also ich spiele Tennis, weil ich einfach sehr gerne draußen spiele. Tennis kann man ja von April bis Oktober super gut draußen spielen. Und man kann auch Tennis noch im Alter spielen. Also auch wenn man 50, 60 oder auch 70 ist, ist es überhaupt kein Problem, noch Tennis zu spielen. Und Bewegung ist ja immer gut. Wie viele Kinder seid ihr? Also hier in dem Verein sind ungefähr 20 Kinder. Wie geht Tennis? Man hat einen Schläger und man muss versuchen, mit dem Schläger einen Tennisball immer über das Netz zu spielen. Kann man sich beim Tennis verletzen? Und ja, es kommt schon mal vor, dass man sich eine Bänderdehnung zuziehen kann. Aber eigentlich sind die Verletzungen nicht so gravierend wie bei anderen Sportarten. Macht es euch Spaß, Tennis zu spielen? Ja, also ich habe noch drei Kinder und auch mein Mann, alle spielen Tennis und machen das auch sehr gerne. Man braucht auch zum Tennisspielen nur noch einen Partner. Es ist eben nicht so, dass man eine große Mannschaft gebraucht. Man kann einfach seine Freundin oder seinen Freund anrufen und fragen, hast du Zeit, mit mir mal eine Stunde Tennis zu spielen? Und schon kann man ein schönes Spiel spielen. Wann sind die Trainingszeiten? Das machen wir immer von Saison zu Saison. Wird das neu mit den Kindern und mit den Trainern verhandeln. Dann, wenn die Kinder Zeit haben und der Trainer es auch ermöglichen kann, dann wird einfach gespielt. Von April bis Oktober wird hier draußen in Ottmarsbocholt gespielt und im Winter muss man in einer Halle spielen. Da fahren wir dann immer nach Ascheberg. Können auch Kinder Tennis spielen? Auf jeden Fall. Wir würden uns freuen. Ihr seht ja, hier spielen jetzt einige Kinder Tennis. Und ich muss sagen, dafür, dass sie noch nie den Schläger in der Hand gehabt haben, läuft das wirklich schon sehr, sehr gut. Wie heißt du? Ich bin Mats. Wie alt bist du? 10 Jahre. Warum spielst du Tennis? Weil ich finde, dass eine gute Sportart ist, cool mit dem Schläger auch und es hat einen Ball. Und auch Kinder bekommen hier Training. Ihr könnt euch einfach beim OTC melden und fragen, wie ist das im Sommer? Am besten ist, wenn man im Sommer anfängt und nicht erst in der Wintersaison. Und dann kann man einfach mal gucken, ob vielleicht noch Freunde dabei sind, die auch Lust haben und dann zusammen hier hinkommen und es einfach mal ausprobieren. Also wir bieten auch Schnupperkurse an. Zuerst weiß man ja gar nicht so genau, ist das das Richtige für mich? Und dann hat man die Möglichkeit, 2-3 Mal, bevor man in den Verein geht, das auszuprobieren und zu sehen, macht mir das überhaupt Spaß. Dass Tennis Spaß macht, glauben wir euch wohl. I used to rule the world. Caesar rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Couldn't believe what I'd become.

dieser Schönheit fällt mir alles wieder ein. Sind wir nicht eigentlich am Leben, um zu lieben, um zu sein? Hier würde ich gern für immer bleiben, doch ich bin ein Wimpernschlag, der nach 5 Milliarden Jahren nicht viel mehr zu sein vermag. Ich heb ab, nichts hält mich am Boden, alles blass und grau, bin zu lange nicht geflogen, wie ein Astronaut. Ich seh die Welt von oben, der Rest verblasst im Blau. Ich hab Zeit und Raum verloren, hier oben, wie ein Astronaut. Leider konnten die BWO-Reporter nicht alle Aktivitäten der Herbstferienwoche begleiten, weil sie gleichzeitig stattgefunden haben. Aber wir wissen, dass Reiten, die Bauernhof-Olympiade, Leichtathletik, Kegeln, Pfadfinder, Brotbacken im Backhaus, Bücherei, Tischtennis, Hip-Hop, Sportspiele, Tanzen, Frisbee-Parcours, Badminton und Feuerwehr gut besucht und Kinder und Betreuer begeistert waren. Die Bauernhof-Olympiade war ziemlich toll, weil wir da mit der Kuhmilch Butter gemacht haben. Und wir haben Brot gebacken im Backhaus mit dem Heimatverein. Der Bäcker hat den Kindern erklärt, dass das Brot heilig ist. Brot gibt es schon seit 6000 Jahren. Wahnsinn, was? Ja. Das erste Brot zu backen dauerte 8 Stunden. Unglaublich. Die Kinder haben das Brot aus 5 verschiedenen Lebensmitteln hergestellt. Diese waren Hefe, Fett, Mehl, Salz und Buttermilch. Danach wurde es 10 Minuten lang gerührt und anschließend für 35 Minuten in den Ofen gegeben. Hannes, hast du das Brot schon probiert? Ja, es gab es bei mir gestern zum Abendbrot. Kinder, was habt ihr diese Woche alles erlebt? An dieser Stelle möchten wir uns bei Kira und Sarah bedanken, die uns das Folgende zusammengestellt haben. Gern geschehen. Gern geschehen. Manchmal hatte ich Probleme beim Wählen, wohin ich gehe, weil zum Beispiel am Mittwoch, da war ja Volleyball, da war Tischtennis und da war Bouncyball. Gesundes Essen, Volleyball, Bauernhof, Leichtathletik. Ich habe Fußball gespielt und Bouncyball gemacht und die reisenden Reporter und hier Vogelhäuschen. Tennis. Bauernhof, Tanzen, Hip-Hop. Wir haben uns Tiere angeguckt, also Kühe, und die haben uns was erklärt und wir durften einmal Trecker fahren. Ich habe gemalt und gebastelt, ein Vogelhaus gebaut und ich war beim gesunden Essen. Bouncyball heute, Tennis, Tischtennis, Fußball, Bouncerball und jetzt Sportspiele. Und was sagen die Helfer und Betreuer? Wie war diese Woche? Habt ihr auch schöne Momente erlebt? Wie viele Wunden und Verletzungen habt ihr versorgt? Ich fand sie sehr toll und spaßig. Ja, es gab viele lustige Momente. Mit Lukas im Wald. War eine unheimlich anstrengende Woche, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Alle waren mit bester Laune dabei. Es hat keine Unfälle gegeben oder sonst irgendwie was, was irgendwie das ganz getrübt hätte. Alle Kinder waren mit sehr viel Spaß dabei, die Jugendlichen waren hoch engagiert. Das ganze Team hat super gut miteinander zusammengearbeitet. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ja, ich fand die Woche sehr gut. Es war sehr abwechslungsreich und man hatte viele Highlights. Von lustigen Sachen bis zu komischen Sachen. Ja, es war einfach alles dabei. Ja, wenn sie sich wehgetan haben, dann hat man sie natürlich getröstet. Wir haben ja immer gut vorgesorgt. Wir haben ja immer gesagt, was man tun darf und was nicht. Deswegen gab es wenige Verletzte und wir mussten wenig trösten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Anstrengend, aber super. Ja, zum Beispiel heute Morgen, wo eine Feuerin sozusagen eigentlich einen Alarm anmachen wollte, aber dann den Feueralarm angemacht hat. Ja, dadurch, dass ich erst heute eingestiegen bin, finde ich bisher das, was ich bisher erlebt habe, schon ganz gut. Allerdings habe ich gehört, dass in den letzten 3 Tagen schon hier sehr, sehr viel passiert ist. Ganz, ganz viele Kinder, ganz viel Bewegung. Und wenn man sowas hört, macht das immer sehr viel Spaß. Ich musste schon circa 20 Minuten lang irgendwelche Schuhe suchen, die ich dann doch nicht gefunden habe. Eigentlich die ganze Zeit halt geholfen und halt bei den verschiedensten Aktivitäten, also beim Volleyball, beim Fußball, beim Pfadfinder waren wir auch dabei. Es haben sich auch, finde ich, so letztes Jahr nicht so viele verletzt, fand ich. Aber so 1, 2 muss ich schon noch trösten. Lustig und spaßig. Ja, also es war interessant, mit den Kindern zu arbeiten und auch die ein bisschen besser kennenzulernen. Also es kommt öfter mal vor, dass dann irgendwer eine Jacke sucht oder weil man die Schuhe verloren hat oder die Aufgabe nicht ganz versteht. Das wird dann schon ein bisschen lustig, ja. Oder wenn die Kinder sich irgendwie, ja, über so unnötige Sachen streiten, wo man sich nachher so denkt, ja, warum? Also, es war eine erlebnisreiche Ferienwoche. Wir bedanken uns bei allen Helfern, Trainern, Betreuer, die uns begleitet, trainiert, getröstet und verpflegt haben. Vielen Dank an die Eltern, die mit Kuchen und Plätzchen den Tag versüßt haben. Vielen Dank an euch, die unsere Sendung gehört habt. Wenn ihr wollt, sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Hat euch die Sendung gefallen? Lasst es uns wissen und schickt eine E-Mail an presse@bwo-sport.de. Liebe Kinder, Helfer, Trainer des BWO, dieses Lied ist für uns. Auf uns! Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt. Das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint.